Blutung aufgeschnitzt, Substanz im Käseblatt. Wer hat als erstes provoziert, als erstes attackiert? Wer wirft den ersten Stein? Wer hat als erstes provoziert, als erstes attackiert? Und wer wirft den ersten Stein? Irgendwo zieht man in den heiligen Krieg. Wir leben in einer Welt voller Grauen. Sag mir, wer hat als erstes provoziert, als erstes attackiert? Und wer wirft den ersten Stein? Wer hat als erstes provoziert, als erstes attackiert? Und wer wirft den ersten Stein? Ja, wer wirft den ersten Stein? Solo! Wer wirft den ersten Stein? Wer hat das?